Erinnerungen bleiben stehen. So gehen die Städte, die Länder. Hab die Welt gesehen, hab viele Fehler gemacht, doch nie bereut. Wahre Freunde gefunden, halten zusammen bis heut. Die ersten Jahre im Untergrund verbracht, man wurde gejagt von der Staatsmacht. Nahm beim Singen kein Blatt vor den Mund. Auf unseren Feiern ging's richtig rund. Vor Verboten machte ich keinen Halt. Motivierten mich nur zu mehr Gewalt. Die Leute liebten meine offene Art. Haben mich des Öfteren vorm Knast bewahrt. 15 Jahre sind nun rum. 15 Jahre! Doch wir fühlen uns noch jung. 15 Jahre sind vorbei. 15 Jahre! Und wir bleiben dabei. 15 Jahre Spaß und Spiel. 15! Bleib